vas klince, Puls je bio popularan ko Beverly Hills i jači od zvezde rođaci. Bilo je to ugostovanje koji se dan danas rado sećam. Majko. Znate, Frankfurt na majci. München, Düsseldorf, Bundesbank, Offenbach, Offenbach, Offenbach, Offenbach. Am Hals hängen, laut Zertifikat, Day-Day voll Gold am Handgelenk für'n 30er. Diamanten glänzen an Mamas Ringfinger. Nenn mich King, du Lustiger. Ich mach Millen, du bleibst arm, fix reichste Limit in den Arsch. Steig in das Raumschiff und gib Gas, fahr zu meiner Villa auf dem Marsch. Hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid, Crack Rap für die Brudis, Papa H lässt FFM brennen. Das hier ist die Straße, Chap, ich fick eure Rap-Jam. Ich fick euch, ihr Batmans und schieb euch ab nach Gotham City. Aus Fantasy-MCs mach ich Hackfleisch, Chivap-Chichi. Offenbach City und die Lage ist Juarez. Fahr durch Stackenburg, der Kofferraum voll mit purem Crack. Kilos in der Louis-Bag, vergifte diese Welt, Chamo. Asla, Kokain, Kartell, Schlampe, nenn mich El Chapo. Geld a la Pablo, Kachma, du kennst den Babo. Asach, meine Gänge, bleib im Rento wie Lambo. Schrei laut, Hurensohn, durchs Radio, ich darf, was ich bin, mein Joch. Universal, Julius, hier sagt Gangster Rap Arthur. 15.000 am Hals hängen, laut Zertifikat. Day-Day voll Gold am Handgelenk für'n 30er. Diamanten glänzen an Mamas Ringfinger. Yeah. Lang lebe Julius Caesar, halt dich fest, ich rob dein Atem. Jetzt vom Kap und Kopf der Bande, die rechte Hand vom Paten. Ich mach das, was er mir sagt, schnapp die 9mm. Habe alles schon geplant, die nächste Kugel trägt deinen Namen. Digga, Day-Day am Arm, Goldketten am Hals. Mein Schmuck hält mich warm, doch der Preis macht euch kalt. 1000 Grad und es sieht aus wie Salz. Bruder, koch das Material, 1A Kristall, ha. Deutschrapper zwitschern so wie Spatz. Ich geh auf Jagd und brech die Kiefer von dem Fratz. Was soll ich machen? Hier liegt ein dicker Batz. Ich mach meinen Job und steck ihn tief in meine Tasche. Ich jage weiter die Scheine, die Diamanten und Steine. Denn die Leasingraten von 7 Wagen, die zahlen sich nicht von alleine. Schau, ich bin auch ohne Million Deals am Start. Ich sag's noch einmal, lang lebe Julius Caesar. 15.000 am Hals hängen, laut Zertifikat. Day-Day voll Gold am Handgelenk für'n 30er. Diamanten glänzen an Mamas Ringfinger. Nenn mich King, Julius Caesar. Universal Julius Caesar, ich sitz auf dem Thron. Wer will mich stützen, Land, die ganze Welt ist rum. Jetzt gibt's Kratonas für Anabol-Rapper in dem Po. So viel Luft aus dem Arsch, wir fliegen hoch Richtung Mond. Dort wo Automatik ranz und Schrot finden Knall. Frankfurt am Main, bleib da sozial. Ich komm an mit der Tommy Gun, alle Al Capone. Generation Chicago, Colossimos. Nach dem Julius der Kaiser, fick deine Mutter mies. Darf sie nicht nur putzen, Peitschenhiebe, nur zur Kutsche ziehen. Haft, Jung, da schrieb 1 Million.